weg von jeglicher Zivilisation. Such dein Genetik nach Wärme. Es ist dunkel, es fängt an zu regnen. So kalt. Die Nacht ist dunkel. Die Nacht ist eisekalt. Genetik, Rufus durchquellt die Wälder von Ragnarok online. Da steht plötzlich Kafra Sandra. Genetik, Rufus geht zu ihr hin. Nicht mehr einsam in Ragnarok Online.